Abschnitt 33 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 250. Dort wohnt sie, seufz ich, seh ich nun Auroren, die Rosenstirne neigen zu den Fluten, und Amor kommt, heißt neu die Wunde bluten, und neu wird dann in mir der Schmerz geboren. Wohl, Titon dir, es bringen stets die Horen, die Gattin dir zurück in Rosengluten. Doch wohl weiß ich's, erst muß mein Herz verbluten, ehe ich sie wiederseh, die ich verloren. Ihr könnet scheiden ohne bange Klage. Am Abend ja pflegt sie zurückzukommen, den greisen Gatten lieben zu umfassen. Doch trüb macht meine Nächte, meine Tage. Sie, die mit sich mein ganzes Herz genommen und mir von sich den Namen nur gelassen. Ende von Abschnitt 33.